Abraham Ramírez Riduma, Direktor und Chefredakteur des peruanischen Tageszeitungsverlags Galeao und weitere ausländische Gäste legten am 19. Mai an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae die Blumensträuße nieder und verbeugten sich davor.